Wir sind Fame, haben Swag, haben Hosts, haben Clothes, haben Shows. Hey, da kommen Fragen, was ist hier nur los? Ja, ich bin der Boy, den deine Bitch für mega reich hält. Und du kaufst deine Lebensmittel immer noch bei Reichel. Ich fahr durch die Town, du traust deinen Augen kaum. Denn ich habe eine Million in meinem Lambo-Kofferraum. Yeah, das ist nichts für den Überboss. Du hast dich verändert, sagen Bekannte von früher oft. Was kann ich dafür, dass ich in Maybach chill? Geld zählt, ich weiß nicht, was ich kaufen soll. Dann kauf ich mir die Welt eben Versace, Louis Vuitton, Gucci und Louboutin, Ferragamo, Fendi, Wallpaper von hier auf deinem Handy. Triff mich in Frankreich, shoppen an der Côte d'Azur. Hugo Boss von Kopf bis Fuß, das ist Hugo Boss Couture. Yeah, ich bin reich wie ein Scheich, du bist broke, bist ein Joke, ein falscher Blick. Und ich shoot dich tot, denn ich bin ein G, wie der Buchstabe im Alphabet. Ich sag nochmal, ich bin der Boss, damit mich keiner falsch versteht. Cheer! Ich bin cool, hab nen Pool, bin so reich, bin so nice. Du kaufst deine Clothes bei Freifahrt. Wir sind Fame, haben Swag, haben Hosts, haben Clothes, haben Shows. Hey, da kommen Fragen, was ist hier nur los? Ja, ich bin der Boy, den deine Bitch für mega reich hält. Und du kaufst deine Lebensmittel immer noch bei Reichel. Wir sind Fame, haben Swag, haben Hosts, haben Clothes, haben Shows. Hey, da kommen Fragen, was ist hier nur los? Ja, ich bin der Boy, den deine Bitch für mega reich hält. Und du kaufst deine Lebensmittel immer noch bei Reichel.